Der Protest gegen den Beschluss der Behörden der USA und Südkoreas über die Saat-Einführung in Südkorea erfasst das ganze Südkorea. Das Notmaßnahmekomitee der Kreisbevölkerung gegen Saatstationierung in Songju wurde bereits gebildet. Die Bewohner unternehmen verschiedene Aktionen wie Meeting, Hungerstreik und Kahlscheren. 12 Personen einschließlich des Kreisgouverneurs von Songju sind in Hungerstreik eingetreten. Das Notmaßnahmekomitee wurde ins Komitee für den Kampf gegen die Saat-Einführung in Songju umgebildet, so dass die Aktion organisierter und mutig stattfindet. Mit der Ablehnung des Schulbesuchs protestieren die Schüler gegen die verbrecherische Regierung. 46 Bürger und Massenorganisationen, darunter Bürgersolidarität zur Teilnahme an der demokratischen Gesellschaft, Generalverband der demokratischen Gewerkschaften, Landesverband der Frauen und Verein der Rechtsanwälte für die demokratische Gesellschaft, hielten in Seoul Beratungen über politische Lage ab. In ganz Südkorea haben sich alle Kreise und Schichten gegen Kriecherei, Landesverrat und antidemokratisches Benehmen des Bakun-Regimes erhoben. Die südkoreanischen Medien machen eine Kampagne zur Entfernung der Gefahr von Saat.